Halb gelähmt war sie von Indien gekommen, um ihr geliebtes Deutschland wiederzusehen und dort den Kampf für Hitler weiterzuführen. Man hat sie aber gezwungen, von dort wieder abzureisen. Sie ging nach England, um Vorträge zu halten, und hatte vor, weiter in die Vereinigten Staaten zu reisen mit demselben Ziel. Wir wollten uns treffen, als sie starb. Doch ich weiß, dass wir uns in Walhalla wiederfinden werden. Dort werden wir unser Treffen wahrmachen, zusammen mit dem Führer und Wotan. Kurz bevor sie diese Erde verlassen musste, hat sie mir ein handgeschriebenes Gedicht zukommen lassen. Never forget, never forgive. Niemals vergessen, niemals verzeihen. Ja, Savitri, liebe Kameradin, niemals. Und dich werden wir auch nie vergessen und niemals das Leid verzeihen, das man dir angetan hat. Von den heiligen Externsteinen haben wir uns weiter nach Wewelsburg begeben. Endlich würde ich die Ruinen jenes Tempels der Einweihung der SS sehen. Von Weitem sah man schon die dreieckige Struktur des Schlosses. Diese hatte ihm Theodor vom Fürstenberg im 12. Jahrhundert gegeben, als er das Schloss wiedererrichtete. Es ist auf der magischen Zahl 3 erbaut, wie die Stadt Paura in Lambach. Im Annalista Saxo, Chronik aus dem 12. Jahrhundert, wird gesagt, dass Graf Friedrich von Arnsberg den Grundstein für das Schloss von Wewelsburg im Jahre 1123 auf den Ruinen einer alten sächsischen Festung aus dem Jahre 930 gelegt hätte, die möglicherweise von König Heinrich I. erbaut wurde. In Wahrheit hat Theodor von Fürstenberg nur einen Turm zu den anderen beiden hinzugefügt, die es dort schon gab. Im Dreißigjährigen Kriege wurde Wewelsburg niedergebrannt, doch die Türme überstanden das Feuer. 1815 verursachte ein Blitz ein Feuer, wobei der Turm im Norden zerstört wurde. Himmler begann die Wiedererrichtung dieses Turmes im Jahre 1938 und die Arbeiten, teilweise durch den Krieg unterbrochen, dauerten bis 1942 an. Von diesem Nordturm möchten wir sprechen, weil sich dort Clues verschlüsselt die Einweihung und das Geheimnis der SS symbolisierte und ausdrückte. Der Rest des Schlosses war für das tägliche Leben der Schüler jener heiligen Schule bestimmt, mit ihrer Bibliothek, bestehend aus 40.000 ausgesuchten Bänden hitlerischer Weltanschauung, mit den Speisesälen, Schlafräumen, mit den Gegenständen aus überlieferter Keramik und eingravierten Runen, besonders der Rune Sieg und der Rune Hag-Al und der Swastika ausgestattet. Nach der Plünderung und Zerstörung nach Kriegsende ist die unschätzbare Bibliothek verschwunden. Wohin sind wohl die Bücher und Dokumente gekommen? Man weiß, dass die SS die wichtigsten Archive zerstört, außerdem den im Bau befindlichen Turm in Brand gesteckt hatte. Viele Schätze werden für immer verloren sein. Mit meinen deutschen und Schweizer Kameraden habe ich den Nordturm betreten. Zunächst gingen wir hinab in den unterirdischen Raum, wo uns ein aus Hamburg gekommener Kamerad erwartete. Die Frauen der Kameraden begleiteten uns. Es ist dies ein runder, überwölbter Raum mit einer beinahe musikalischen Akustik, weil sie jedes Geräusch von außen in Musik verwandelt. 12 kleine Pfeiler aus Stein, wie Rauten, folgten dem Kreis der Mauer. Dahinter müssen unbekannte Sinnbilder und Symbole vorhanden gewesen sein. 12 Eingeweihte der SS werden sich dort verneigt haben. Am Dachgewölbe erscheint das Hakenkreuz aus Stein in Verbindung mit der Rune Sieg, das Sinnbild der SS darstellend. In der Mitte des Fußbodens dieses unterirdischen Gewölbes gibt es einen weiteren Kreis, eine Aushöhlung, wo es noch etwas gegeben haben mag. Möglicherweise wurde dort das Feuer entzündet. Oder vielleicht hat sich dort der höchste Kriegerpriester des Schwarzen Ordens aufgestellt, um die runischen Mantras aufzusagen, die es in diesem Raum musikalischen Widerhalls möglich machen würden, dass der Runenlauteren seine Musik zur schwarzen Sonne überträgt und durch diese hindurch bis zum grünen Strahl, letzter Wohnsitz der höchsten Führer des esoterischen Hitlerismus. In jene Mitte, in die Huilka, sind wir einzeln nacheinander eingetreten. Zuerst ein deutscher Kamerad mit seiner Frau. Beide standen sich gegenüber, ihre Körper berührten sich beinahe. Sie hoben die Arme und begannen sanfte Töne von sich zu geben, die immer greller und tiefer den Raum füllten, zu dem Zeichen der Swastika Levogira aufstiegen, wo sie kreisten, in einer Weise, die uns fühlen ließ, dass wir uns auf dieser Ebene des Vorhandenseins auflösen könnten, um vielleicht ein anderes Universum zu erreichen, durch den blendenden Wirbel, den Mahlstrom des Hakenkreuzes der Wiederkehr jener schwarzen Sonne austretend, um uns in das Nichtvorhandensein des grünen Strahls wieder einzugliedern. Hier haben wir die andere Wissenschaft der Antigravitation, die der Hiranyagarbha-Kabda, die orphische Kabbala der runischen Mantras. In diesem magisch erbauten Raum, nach einer numerischen Wissenschaft und einer hyperboreischen arischen Mathematik, wird die SS ihre physischen Körper aufgelöst und ihre Astralkörper materialisiert haben, das Eidolon, das Lingasarira. Jedoch nur wenige und unter größter Verschwiegenheit. Es trat der Schweizer Kamerad ein, ein Nachkomme einer alten Sippe germanischen Ursprungs und Träger einer Familieneinweihung. Er war ein Kämpfer gegen die Bolschewiken bei den Kosakendivisionen des deutschen Generals von Pannwitz, die an der Seite der Deutschen an der Ostfront gekämpft haben. Auch er erhob seine Arme in der Geste der arischen Anrufung und sagte eine Melopea auf, die sich von der Tiefe des Chakra Manipura, des Sonnengeflechtes, produzierte. Etwas bewegte sich in jener Luft, verschlafene, abgestumpfte, leidende Geister wiedererweckend, und ein Zeichen der Freude und Hoffnung teilte sich uns mit.